بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, machen wir weiter mit unserer Unterrichtsreihe 200 Fragen und Antworten zur Aqida. Die 41. Frage ist: Was ist der Beweis, dass der Iman mit 6 Säulen definiert wird? Und dazu gibt es Beweise aus Koran und Sunna. Er hat jetzt nur den bekannten Hadith Jibril gebracht, beziehungsweise einen Teil davon, wo Jibril a.s. den Propheten sallallahu alaihi wasallam fragt, was ist Iman? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, dass du an Allah glaubst, an seine Engel, an seine Bücher, an seine Gesandten und an den letzten Tag und dass du an die Bestimmung glaubst, in ihrem Guten und ihrem Bösen, also das Gute davon oder Schlechte davon, wäre eine bessere Übersetzung. Und der Hadith haben wir schon gehabt, Hadith auch bei Bukhari Muslim, das ist dieser lange Hadith von Umar ibn Khattab überliefert, wo diese 6 Säulen eben auf einmal aufgezählt werden. Man findet natürlich die Säulen auch wieder im Koran. Und das sieht man auch in der 42. Frage, wo er sagt, was ist der allgemeine Beweis der 6 Säulen des Iman aus dem Koran? Wenn er die 2 kombiniert hätte, wäre jetzt auch nicht schlimm gewesen, wo er jetzt aus Surat al-Baqarah, die in Vers 177 bringt, wo es heißt, die Güte ist vielmehr, dass man an Allah, den letzten Glauben, den letzten Tag, die Engel und die Bücher und die Propheten glaubt. Und an der anderen Stelle bringt er das mit Qadar aus der Sura 54 und Vers 49. Gewiss, wir haben alles in Qadar erschaffen, also wir haben alles eine Bestimmung gegeben. Und so kann man das zusammennehmen. Es gibt noch weitere Beweise natürlich aus Koran und Sunna bezüglich dessen. Aber ich denke, die Sachlage ist bezüglich dieser Angelegenheit klar. Deswegen, barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Bis zum nächsten Mal. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Säulen haben wir gerade in den Hadithen aufgezählt. Und barakallahu fikum, wir werden sie, denke ich mal, wir werden sie...